hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann na na Nachrichten, Ballermann na na Nachrichten. Schottland! In Großbritannien macht sich Ruhe breit. Die Schotten stimmen gegen die Unabhängigkeit. Es bleibt die Frage aller Fragen: Kann man sich vertragen nach diesen wilden Tagen? Sie wollen niemals auseinander gehen. Nur schleppend gegen Ebola. Afrika ist ziemlich weit weg. Und in Berlin zu Gast war der Emir aus Katar. Wir schenken Katar ein paar Panzer. Kein Mindestlohn. Kein Mindestlohn. Fürs Nationaltrikot. Nationaltrikot. Die Näherinnen kriegen 15 Cent pro Stunde. Weltmeister. Ein vierter Stern. Das doch billiger verkaufen! Ballermann, na na na Nachrichten! Ballermann, na na na Nachrichten! Mehr Spaß, einfach SWR3.